Salvatore Lombino wurde am 15. Oktober 1926 in New York geboren und wuchs im italienischen Ghetto East Harlem auf. Unter dem Künstlernamen Evan Hunter veröffentlichte er 1952 seinen ersten Roman. 1954 erschien sein Bestseller Saat der Gewalt, den Richard Brooks ein Jahr später mit Glenn Ford in der Hauptrolle verfilmte. Der Autor verarbeitete in seiner Geschichte eigene Erfahrungen als Lehrer in der Bronx. Für den 1962 von Alfred Hitchcock gedrehten Film Die Vögel schrieb Lombino auch unter dem Pseudonym Evan Hunter das Drehbuch. Für seine 1956 begonnene erfolgreiche Krimireihe Das 87. Polizeirevier wählte er den Autorennamen Ed McBain. Es entstanden 50 Folgen. Der Autor starb 2005 im Alter von 78 Jahren in Weston, Connecticut. In der Geschichte Dead Man's Song muss Detective Carella vom 87. Polizeirevier herausfinden, weshalb Andrew Hale sterben musste. Hi, Sarge. Saukalt draußen. Tag, Lieutenant. Kann man wohl sagen. Viel los heute? Geht so. Steht Ihnen ausgezeichnet, der Hut, Sir. Ehrlich gesagt kann ich Hüte nicht ausstehen. Ich trage ihn nur, weil es so kalt ist. Minus 16 soll es heute haben. Dead Man's Song von Ed McBain. Wonach sieht es aus, Steve? Nach Ersticken. Meinen Sie, wegen der Petechien? Die sind kein eindeutiger Beweis. Wurde er so gefunden, auf dem Rücken liegend? Das behauptet die Tochter. Es kann sich also nicht um einen Unfall handeln. Ich glaube nicht. Haben Sie irgendwelche Gründe, ihr nicht zu glauben? Nur die Blutflecken. Und die blauen Füße. Oh, wir haben auch blaue Füße, also Verdacht auf Tod durch Erhängen. Die Tochter sagt, er wäre schon längere Zeit herzkrank gewesen. Vielleicht war es ein Herzversagen. Wer weiß. Ja, wer weiß. Mal sehen, was wir sonst noch haben. Er ging wohl immer vollständig bekleidet zu Bett. Immerhin barfuß. Also, falls er erhängt wurde, geschah es in einer aufrechten Haltung. Hier, dieser Abdruck könnte von einem Knoten stammen. Haben Sie sowas wie eine Schlinge gefunden? Wir haben noch nicht danach gesucht. Es sieht zwar alles nach einem Tod durch Erhängen aus, aber wer weiß das schon genau? Tja, wer weiß. An Ihrer Stelle würde ich mich eingehend mit der Tochter unterhalten. Auf alle Fälle ist er tot und gehört Ihnen. Sind Sie zufällig vorbeigekommen, Miss Keating? Mein Vater wusste, dass ich kommen wollte. Er hatte Herzprobleme. Heute Morgen kam ich vorbei, um zu sehen, wie es ihm geht. Und da habe ich ihn so gefunden. Im Bett. Tot. Sie wussten sofort, dass er tot ist? Nun, ja. Ich konnte sehen, dass er nicht mehr geatmet hat. Ich meine, sehen Sie ihn sich doch an. Um wie viel Uhr war das, Miss Keating? Kurz nach 10 heute Vormittag. Übrigens, es heißt Mrs. Sie haben nicht seinen Puls gefühlt oder ihn anderweitig untersucht, Mrs. Keating? Naja, nicht den Puls. Aber ich habe mich über ihn gebeugt, um nachzusehen, ob er noch atmet. Aber da war nichts mehr. Und dann haben Sie die Polizei gerufen? Ja, dann habe ich die Polizei gerufen. Das war das Erste, was ich tat. Lag er im Bett, als Sie eintrafen? Ja. Vollständig angezogen? Ja. Allerdings ohne Schuhe und Socken. Vielleicht hat er ja gespürt, dass es soweit ist. Sie denken, er hat sich hingelegt, weil er seinen Tod erwartete? Er dachte vielleicht, es ginge vorbei. Und dann haben Sie die Polizei gerufen? Ja. Kam Ihnen der Verdacht, dass ein Verbrechen begangen worden sein könnte? Nein, natürlich nicht. Aber Sie haben die Polizei gerufen. Warum ist das so wichtig? Er fragt nur. Nein. Er fragt nicht nur, er denkt offenbar, dass es wichtig ist. Er fragt dauernd, haben Sie die Polizei gerufen, wo Sie doch genau wissen, dass ich die Polizei gerufen habe. Wir müssen bestimmte Fragen stellen. Aber warum diese eine Frage? Weil einige Leute nicht unbedingt die Polizei rufen, wenn sie jemanden finden, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Wen rufen die denn an? Verwandte, Freunde, sogar einen Anwalt. Nicht unbedingt die Polizei, das meint mein Partner. Warum sagt er es dann nicht? Stattdessen fragt er mich die ganze Zeit, ob ich die Polizei gerufen habe. Tut mir leid, Ma'am. Ich glaube, ich mag sie beide nicht. Außerdem rede ich nur noch in Anwesenheit meines Anwalts. Mr. Alexander, uns liegt ein Autopsiebericht vor, aus dem hervorgeht, dass Andrew Hale erstickt ist. Die Indizien haben ergeben, dass der Gürtel eines Kaschmirmantels um seinen Hals geschlungen und dann über den Haken in der Badezimmertür gezogen wurde. Das spricht für Selbstmord. Oder Mord. Und was hat das mit meiner Klientin Mrs. Keating zu tun, Mr. Carella? Ihre Klientin geht offenbar davon aus, dass ihr Vater im Bett gestorben ist. Ich möchte nun von Mrs. Keating erfahren, was sie tat, bevor sie die Polizei anrief. Das hat sie Ihnen doch schon erzählt. Sie kam in die Wohnung, fand ihren Vater tot in seinem Bett und rief sofort die Polizei. Detective. Das glaube ich nicht. Was glauben Sie denn? Der Hausmeister hat uns erzählt, er hätte Mrs. Keating um 9:30 kommen sehen. Ihr Anruf wurde erst um 10:07 registriert. Und was ist in dieser Zeit geschehen, Ihrer Meinung nach? Angenommen, sie hat ihren Vater nicht selbst aufgehängt. Auf Wiedersehen, Mr. Carella. Komm, Cynthia, lass uns gehen. Dieser Detektiv versucht, einen Mordvorwurf zu konstruieren. Ich glaube, Mrs. Keating hat ihren Vater an einem Haken hängen vorgefunden. Wir gehen, Cynthia. Hat ihn abgenommen und zum Bett geschleppt. Ich glaube weiterhin, dass sie... Das reicht. Auf Wiedersehen. Dass sie den Gürtel von seinem Hals entfernt, ihm die Schuhe und Socken ausgezogen und eine Decke über ihn gebreitet hat. Erst dann hat sie die Polizei angerufen. Zu welchem Zweck? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Leiche bewegt wurde. Und das ist Manipulation von Beweismitteln. Allein dafür kann sie 4 Jahre ins Gefängnis wandern. Ich möchte alles erzählen. Cynthia, ich glaube, ich sollte dich warnen. Nein. Als ich die Tür aufschloss, habe ich ihn sofort da hängen sehen. Er hing an der Badezimmertür, etwas Blaues war um seinen Hals geschlungen und sein Kopf war zur Seite gekippt. Ich wusste, dass ich die Polizei anrufen musste. Aber plötzlich fiel mir diese verdammte Versicherungspolice ein. Cynthia, bist du dir wirklich sicher, dass du gerade das Richtige tust? Oh, verdammt nochmal! Sollte die Versicherung die Prämie einstecken, für die mein Vater all die Jahre eingezahlt hat, nur weil er plötzlich lebensmüde wurde? Das ist doch nicht fair. Und deshalb haben Sie ihn abgenommen und zum Bett geschleift? Ja. Mir war klar, dass es besser wäre, ihn ganz auszuziehen. Aber ich habe meinen Vater in meinem ganzen Leben niemals nackt gesehen. Ich konnte es einfach nicht ertragen, seinen Körper so vor mir zu sehen. Sie stand unter Schock. Sie wusste nicht, was sie tat. Sie hat uns gerade erzählt, dass sie einen Versicherungsbetrug geplant hat. Mr. Carella, wollen Sie die arme Frau dafür wirklich ins Gefängnis bringen? Ich habe seine Haare einer toxikologischen Analyse unterzogen. Was haben Sie gefunden, OB? Ein Benzodiazepin, das im Süden und Südwesten ziemlich beliebt ist. Bitte so, dass auch ich es verstehe. Der Stoff heißt Rohypnol. Wir stoßen in dieser Stadt nicht allzu oft darauf. Meist wird er zusammen mit Alkohol und anderen Drogen genommen. Der Konsum an sich ist nicht tödlich. Ich dachte, Sie hätten einen Erstickungstod festgestellt. Das war es auch. Aber aufgrund der Haaranalyse habe ich mir nochmal sein Blut vorgenommen. Ich fand 2 Milligramm Rohypnol. Das ist zwar nicht genug, um den Tod herbeizuführen, aber doch genug, dass er sich nicht selbst erhängt haben kann. Er ist nämlich bewusstlos gewesen, Steve. Dann haben wir es also mit einem Mord zu tun. Danke, Ornby. Hey, Meyer, hast du schon mal von Rohypnol gehört? Deine Kinder sind noch keine Teenager, das merkt man, Steve. Rofis, Rufus, Rope, R2, das sind die Namen, die die Kids dafür haben. Das ist mir neu. Ornby meint, der alte Mann hätte 2 Milligramm davon intus gehabt. Die hätten ihn innerhalb einer halben Stunde umgehauen. Es soll 10-mal stärker sein als Valium. Danny soll mal rumfragen, ob ein Killer mit diesem Zeug seine Opfer betäubt. Ich glaube nicht, dass Cynthia es selbst getan hat. Aber vielleicht hat sich jemand damit beauftragt. Es geht schließlich um 25 Riesenversicherungssumme. Das ist nicht viel. Ich weiß. Aber vielleicht ist es genug. Möchtest du eine Pizza, Danny? Nein, aber das Gebäck sieht ganz gut aus. Ich nehme was mit viel Schokolade. Okay. Also, was hast du? Ich weiß, wer es getan hat. Schau nicht so ungläubig. Ich hatte Glück. Dann lass mal hören. Ich denke, es ist mindestens so viel wert, wie der Killer gekriegt hat. Also 5 Riesen. Du machst doch Witze, Danny, oder? Bei so viel Geld muss ich vorher mit dem Lieutenant reden. Klar, rede mit ihm. Ich glaube aber nicht, dass der Kerl noch lange hier sein wird. Was kann ich dem Lieutenant erzählen? Sag ihm, ich weiß, wer es getan hat und wo sich der Betreffende aufhält. Wenn das keine 5 Riesen wert ist, bin ich im falschen Gewerbe. Wie bist du da dran gekommen? Durch einen Bekannten. Der weiß es direkt aus erster Hand. Er hat am vergangenen Samstagabend mit ein paar Leuten im 8-8 gepokert. Dein Mann hat hochgesetzt. Wie hoch? $1,000 Pit. Er kam mit 5 Riesen und machte bis zum Morgen 20 daraus. Ist er Spieler? Nein, nur ein Killer, der gern spielt. Ist er von hier? Nein, aus Houston, Texas. Und er geht dorthin zurück. Wenn du ihn schnappen willst, solltest du dich beeilen. Wann geht er zurück? Irgendwann an diesem Mittwoch. Schon komisch, das mit Houston. Wie Worte gleich geschrieben, aber völlig unterschiedlich ausgesprochen werden. Im Englischen meine ich. Und wie wird der Name dieses Kerls geschrieben? In New York gibt es eine Straße, die wird genauso geschrieben wie die Stadt in Texas. Aber ausgesprochen wird sie Houston Street. Stattdessen sagen wir Houston, Texas, nach Sam Houston. Das ist doch seltsam, oder? Wie spricht denn der Killer seinen Namen aus? Ho, ho, ho, ho! Dann sag mir wenigstens, warum der alte Mann umgebracht wurde. Jemand wollte das, was er besaß. Und er wollte es nicht hergeben. Aber er hatte doch kaum mehr, als er am Leibe trug, Danny. Ich habe nur erzählt, was ich gehört habe. Von wem? Von meinem Freund, und der hat es vom Killer. Er hat deinem Freund erzählt, er hätte jemanden umgebracht? Natürlich nicht, aber er hat ihm genug erzählt. Was zum Beispiel? Besoffenes Gequatsche, dies und das. Angenommen, jemand ist bereit, jemand anderem 5 Riesen zu zahlen, um den alten Knacker loszuwerden und dafür zu sorgen, dass es wie ein Unfall aussieht. Und angenommen... Hat er dieses Wort benutzt? Unfall? Ja. Wann hat er all das deinem Freund erzählt? Am Samstagabend nach dem Spiel. Sie gingen auf sein Hotelzimmer, tranken was und zogen ein paar Joints durch. Mein Freund hat bei diesem Spiel sein letztes Hemd verloren. Deshalb hat ihn der Killer zu einer Flasche und ein paar Joints eingeladen, damit er lang und breit erzählen konnte, wie verdammt gut er ist und sogar 5 Riesen dafür kriegt, um einen alten Knacker alle zu machen. Aber das hat er ihm nicht erzählt. Das mit den 5 Riesen, ja. Das und wie er ihn alle gemacht hat, nicht. Du hast mir nichts zu verkaufen, Danny. Oh, das würde ich nicht so sehen. Du hast mich doch am Telefon gefragt, ob ich gehört hätte, dass dieser alte Mann mit Artu betäubt wurde. Wo ist die Verbindung zwischen deinem Killer und dem Artu? Bevor mein Freund das Hotel verließ, machte ihm der Killer ein kleines Geschenk. Das macht dann Sex noch milder, Harpo. So heißt mein Freund. Also, Harpo glaubt, der Typ will ihm eine Viagra-Kapsel unterjubeln. Stattdessen kriegt er das hier, Artu. Dasselbe Zeug, das dein Henker benutzt hat. Wer hat dir das gegeben? Harpo. Harpo wie? Marx. Und übermorgen soll der Killer die Stadt verlassen und nach Houston zurückkehren. Hat Harper dir etwa auch seinen Namen genannt und wo er wohnt? Hat er? Aus reiner Herzensgüte. Er ist ein Freund. Außerdem lasse ich ihm auch etwas zukommen, wenn dein Lieutenant die Scheine rüberwachsen lässt. Okay, Danny, ich melde mich deswegen bei dir. Na klar, Steve, aber überstürz nicht. Du hast Zeit bis Mittwoch. Rufen Sie einen Krankenwagen. Oh. 10 Leute haben gesehen, dass die beiden Killer direkt auf Danny losgingen. Die haben zu viele Kinofilme gesehen. Die beschreiben es als eine Hinrichtung zwischen Gangstern. Schwarz und weiß. Und rundherum rot. Es könnte auch eine alte Geschichte sein, die schließlich beglichen wurde. Ausgerechnet an dem Tag, an dem sich Danny mit Steve trifft. Aber ich lasse solche Zufälle gelten. Steve, hat er dir irgendwas erzählt, ehe sie ihn erwischten? Eigentlich nicht. Er wollte erst Geld sehen. 5 Riesen wollte er. Danny sagte, er kenne den Namen und die Adresse des Kerls, der Hale erledigt hat. Ein Freund von ihm hätte mit dem Killer gepokert. Was ist das? Ein schlechter Film? Hat Danny dir einen Hinweis geben können? Er sprach von einem Harpo. Es ist tatsächlich ein Film. Harpo und weiter? Hat er nicht gesagt. Wo haben Sie gespielt? Im 8-8. In der Livingston Avenue. Dann war er wahrscheinlich schwarz. Was ist? Habe ich was Falsches gesagt? Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, wenn von einer Pokerrunde im 8-8 die Rede ist, kann man davon ausgehen, dass die Spieler schwarz sind. Das sei doch nicht so empfindlich, Brown. Das habe ich dir getan, Willis. Ich habe dich nur angeschaut. Ziemlich aggressiv, würde ich meinen. Könnt ihr damit aufhören? Steve, was hat Danny über diesen Mordauftrag erzählt? Er sagte, jemand wäre bereit, 5.000 zu zahlen, um den alten Mann zu töten und es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Aber warum? Angeblich hätte der alte Mann etwas besessen, das jemand anderer haben wollte. Wie soll dieser jemand es denn in die Finger kriegen, wenn er den alten Mann umbringen lässt? Es muss doch die Versicherungssumme sein. Womit wir wieder bei der Tochter wären. Es sei denn, da ist noch etwas anderes. Hat der alte Mann ein Testament hinterlassen? Es geht alles an die Kinder. Und, wie viel? Böpkes. Was ist das? Hasenköttel. Was wollte jemand so dringend haben, um dafür einen Mord zu begehen? Wenn der alte Mann etwas hatte, dann findet verdammt noch mal raus, was es war. Kling und Brown, sie steigen auch in den Fall mit ein. Befragt die Nachbarn des alten Mannes und lasst Phantombilder von Dannys Killern anfertigen. Aber der Mord an Danny, das ist doch nicht unser Revier. Am besten ihr setzt euch mit Olli in Verbindung. Der ist im 88. zu Hause. Vielleicht kennt er ja diesen Harpo. Hi, Steve. Hi, Meyer. Was führt euch denn hierher? Hi, Olli. Wir kommen wegen Danny Gimp. Der Mord gestern an der Ecke Calver und Sixth. Den kenne ich. Ist doch euer Spitzel. Ein Kumpel von Danny hat letzten Samstag an einem Pokerspiel teilgenommen, an der Livingston Avenue. Das ist doch dein Gebiet, Olli. Und? Soll ich etwa jedes beschissene kleine Kartenspiel im Revier beobachten? Er traf dort einen Killer aus Houston, der ihn später zu schnellem Sex und einem Streifen Roofers einlud. Glaubt ihr, dieses Kartenspiel führt euch zu den Mördern von Danny? Nein, wir glauben, es bringt uns zu einem Killer aus Houston. Die Welt ist heutzutage voll von Mördern. Hat dieser Typ einen Namen? Ich meine den Schwulen, der mit eurem Killer gepokert hat. Harpo. Arbeitet er in der First Baptist Church? Dort gibt es den einzigen Harpo, den ich in dieser Gegend kenne. Heißt eigentlich Hopwell. Ich hatte keine Ahnung, dass der andersrum ist. Allerdings frage ich mich, wieso sich ein weißer Spitzel mit einem schwulen Neger zusammentut. Kann es sein, dass er jetzt in der Kirche anzutreffen ist? Wollt ihr etwa dahin und Rassenunruhen in Gang setzen? Die First Baptist Church gilt als neuralgisches Terrain. Unser Mann beabsichtigt, morgen die Stadt zu verlassen. Okay, verstehe. Mrs. Kipp. Haben Sie irgendwen in der letzten Zeit in die Wohnung von Mr. Hale hineingehen oder herauskommen sehen? Irgendjemand, der den alten Mann besucht hat? Ein Freund, Bekannte, ein Angehöriger? Nur seine Tochter Cynthia. Sie besuchte ihn häufiger. Am Abend des 28. Haben Sie sie da auch gesehen? Nein. Jemand anderen vielleicht? Er hatte nicht viel Besuch. Wenn ich es mir recht überlege, hat ihn jemand tatsächlich ein paar Mal besucht. Wann? Einmal im September. Ich habe sie streiten hören. Naja, die Wände in diesem Gebäude sind dünn wie Papier. Hören Sie, was ich meine? War es ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Haben Sie ihn gesehen? Oh ja, aber nur einmal. Das erste Mal, als er hier war. Ich klopfte an Mr. Hales Tür, um zu fragen, ob er etwas aus dem Lebensmittelladen bräuchte. Da konnte ich ihn laut durch die Tür hören. Konnten Sie irgendetwas verstehen? Ja. Er sagte zu Mr. Hale, dass nur ein Idiot sich solch eine Gelegenheit entgehen ließe. Er könne Millionen verdienen und sei ein gottverdammter Schwachkopf, wenn er nicht kapiere, dass dies die Chance seines Lebens sei. Wissen Sie denn, wer dieser Mann war? Nein. Aber ich würde ihn wiedererkennen. Er war weiß, etwa 55 Jahre alt, würde ich schätzen, mit dunklem Haar und blauen Augen. Groß. Ein sehr großer Mann. Worüber regt er sich denn so auf? Nun, über das Gleiche wie beim ersten Mal. Er schrie, dass Mr. Hale ein verdammter Narr wäre. Er böte ihm eine Menge Geld an und es würde noch viel mehr kommen. Jahr für Jahr, sagte er. Was wollte er denn haben? Keine Ahnung. Aber Sie vermuten, dass Mr. Hale etwas besaß, das dieser Mann haben wollte? Oh ja, ganz eindeutig. Und Mr. Hale hat sich jedes Mal geweigert, es ihm zu geben, was immer es war. Ja, er sagte dem Mann, er solle ihn nicht weiter belästigen. Und wie reagierte der Mann darauf? Er drohte Mr. Hale. Er meinte, es würde ihm noch leid tun. Sie würden schon kriegen, was sie haben wollten, auf die eine oder andere Weise. Mr. Hopewell? Harpo. Nennen Sie mich einfach nur Harpo. Woher kannten Sie Danny Gimp? Er hat mal für mich gearbeitet. Was für eine Arbeit war das denn? Er hat Informationen über Leute beschafft, die unserem Reverend nicht wohlwollend gegenüberstanden. Ich verstehe. Gestern Vormittag hat Danny eine Pokerrunde erwähnt, an der Sie teilgenommen haben. Mit einem Mann aus Houston? Ja. Der viel Geld gewonnen hat. Das kann man wohl sagen. Mr. Hopewell, hat er davon gesprochen, jemand getötet zu haben? Nein, er hat nicht gesagt, dass er jemand getötet hat. Werde ich etwa in eine unangenehme Sache hineingezogen? Wir suchen diesen Mann und glauben, dass Sie wissen, wo er sich aufhält. Nein, das weiß ich nicht. Aber Danny sagte, Sie wüssten den Namen des Mannes. Er nannte sich John Bridges. In welchem Hotel waren Sie an diesem Abend? Im President Hotel, auf der Jefferson. Wie sah dieser John Bridges denn aus? Beschreiben Sie ihn. Groß, zwischen 1,80 und 1,90, mit gewelltem schwarzem Haar und grünen Augen, breite Schultern, schmale Hüften und ein reizendes Lächeln. Schwarz oder weiß? Ein sehr hellhäutiger Jamaikaner mit dem allerliebsten Akzent, den diese Leute immer haben. Sie wissen schon. Danny erzählte, dieser Mann hätte damit geprahlt, 5 Riesen verdient zu haben. Ach, ich glaube, er hat das Ganze nur erfunden. Warum hätte er das tun sollen? Um mich zu beeindrucken? Hat er Ihnen erzählt, es gäbe da einen alten Mann, der etwas besaß, das jemand anderer haben wollte? Ja, das hat er. Aber sicher hat er sich das nur ausgedacht. Dass jemand den Tod dieses alten Mannes wollte, war also nur ein Märchen. Aber es stimmt, dass er Ihnen einen Streifen Roofers gegeben hat, als Sie das Hotel verließen. Roofers sind nicht verboten. Hat er irgendwelche Namen genannt? Nein, ich sagte doch schon, er war nur ein verrückter Geschichtenerzähler. Hatte er besondere Kennzeichen? Narben oder ein Muttermal zum Beispiel? Eine kleine Messernarbe im Gesicht, auf der linken Seite und eine Tätowierung. Ein blauer Stern auf der Spitze seines Penis. Also, Owen B., glauben Sie nun, sie ist tot? Im Angesicht des Todes bleibt er stumm. Kennen Sie den? 2 Iren gingen an einer Bar vorbei. Und? Sowas soll es tatsächlich schon mal gegeben haben. Was soll das sein? Ein Rassistenwitz? Oder eine Anspielung? Ist Althea Cleary nun tot oder nicht? Sie ist tot. Könnten Sie sich vielleicht zu einer Vermutung über die Todesursache hinreißen lassen? Das Büro des Untersuchungsrichters schickt Ihnen einen Bericht. Ich kann ja verstehen, dass Sie vorsichtig sind. Immerhin steckt ein Messer mitten in Ihrer Brust. Sie glauben vielleicht, Sie sind in einem dieser beschissenen Filme. Aber das hier ist ein Tatort. Übrigens, bei unserem Verein arbeiten eine Menge Iren. An Ihrer Stelle würde ich keine Irrenwitze mehr erzählen. Finden Sie, dass das Erzählen von Irrenwitzen politisch unkorrekt ist? Vor allem angesichts einer Schwarzen, die mausetot ist. Hä? Es könnte geradezu gefährlich sein. Wissen Sie was, es interessiert mich einen feuchten Kehricht, was politisch korrekt ist und was nicht. Wenn ich Ihnen nur verraten würde, dass ich selber Ihre bin. Das würde ich Ihnen nicht glauben. Warum? Weil ich nicht besoffen bin? Besser, Sie sparen sich Ihre Witze für die Lady von nebenan auf. Ja, warum sagen Sie nicht gleich, dass eine Lady auf mich wartet? Ich arbeite zu Hause, gebe Klavierstunden und Althea Cleary war ebenfalls viel zu Hause. Ich wollte auch immer Klavier spielen. Könnten Sie mir 5 Songs beibringen? Ich verstehe nicht. Ich möchte 5 Songs spielen können, wie ein Profi. Wenn ich dann zu einer Party gehe, kann ich mich ans Klavier setzen und 5 Songs zum Besten geben. Und alle denken, wie toll ich Klavier spielen kann. Nun, wenn Sie 5 Stücke spielen können, dann können Sie doch tatsächlich Klavier spielen, oder? Sicher, aber die denken dann, ich könnte mehr als nur die 5 Songs spielen. Ich glaube, ich kann Ihnen 5 Stücke beibringen. Aber wollen Sie keine Fragen wegen Erzieher stellen, Mr. Weeks? Na klar will ich das. Haben Sie eine Visitenkarte, Miss Hobson? Ich rufe Sie an und Sie könnten mir dann irgendwann 5 Songs beibringen. Kennen Sie Night and Day? Ja, das kenne ich. Sie sollten aber wissen, dass ich... Also normalerweise unterrichte ich klassisches Klavier und meine Schüler sind ausschließlich Kinder. Oh, das ist schon okay. Ich möchte nur die 5 Songs können. Miss Hobson, Sie sagten, die Tote wäre viel zu Hause gewesen. Ja, Althea hat immer nachts gearbeitet. Bei der Telefongesellschaft. Und als sie heute runterkam, war sie tot. Die Tür stand offen, das kam mir seltsam vor. Ich rief ihren Namen. Als ich keine Antwort bekam, ging ich rein. Sie lag in der Küche auf dem Fußboden. Und dann? Dann ging ich nach oben in meine Wohnung und rief die Polizei. Wann war das, Miss Hobson? Um 2:15. Haben Sie auf dem Weg nach unten irgendwen gesehen? Nein, niemand. Danke, Miss Hobson. Wir wissen Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Wegen der Klavierstunden rufe ich Sie bald mal an. Parker, stell dein scheiß Radio leiser. Das ist ein Kultursender. Etwas mehr Bildung würde dir auch nicht schaden. Wenn ich mich bilden will, dann gehe ich ins Kino und nicht ins Büro. Hast du was Neues rausgekriegt, Steve? In ganz Texas gibt es keinen John Bridges mit einer Narbe im Gesicht und einem tätowierten Schwanz. Wir haben alles durch den Computer laufen lassen. Bevor ich es vergesse, Fat Ollie Weeks hat vorhin angerufen. Er bearbeitet den Mord an einer Schwarzen, die auch mit R2 betäubt wurde. Ollie geht davon aus, dass eine Verbindung zu unserem Fall besteht. Scheint mir etwas weit hergeholt. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er glaubt, dass es ein gleiches Muster gibt. Herr Simmer, Sie haben einen großen Aufwand betrieben, um endlich... Das Mädchen arbeitete nachts in einem oben ohne Schuppen. Sie und unser Jamaikaner könnten doch einander begegnet sein. Alle verstorben. Und es ging im Wesentlichen darum, all diejenigen zu finden... Dann müsste John Bridges ja bisexuelle Anwandlungen haben. Genau davon geht Ollie aus. Und du weißt, er hat oft einen guten Riecher. Eine Frau namens Cynthia Keating. Verdammt. Jetzt ist auch habt ihr der das gehört? Vertrag unter Dach und Fach. Cynthia hat also doch mehr geerbt, als wir wussten. Mr. Zimmer, tut uns leid, dass wir Sie stören müssen. Wir wissen, dass Sie sehr beschäftigt sind. Das bin ich. Aber wenn Sie einen Moment erübrigen könnten, kaum. Wir haben einige Fragen an Sie. Kannten Sie einen Mann namens Andrew Hale? Ja, und ich weiß auch, dass er ermordet wurde. Geht es darum? Ja, Sir, darum geht es. Hatten Sie jemals Gelegenheit, Mr. Hale zu besuchen? Wir haben uns einige Male getroffen, hatten Geschäftliches zu besprechen. Sind Sie bei diesen Gelegenheiten in Streit geraten? Streit würde ich es nicht nennen, aber wir hatten einige heftige Diskussionen. Mr. Zimmer, hat eine Frau namens Cynthia Keating kürzlich irgendwelche Verträge mit Ihnen unterschrieben? Sie hat mir die Kompositionsrechte an Jennys Room übertragen. Hat sie diese Rechte von ihrem Vater geerbt? Wenn Sie Informationen über den Erwerb der Rechte haben wollen, müssen Sie sich an meinen Anwalt wenden. Auf Wiedersehen, meine Herren. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen verrate, dass ich Klavier spielen kann? Können Sie denn? Ich werde es lernen. Wie ein Klavierspieler sehen Sie gar nicht aus. Eher nach Mordkommission. Oh, Sie kennen sich offensichtlich aus. War mal mit einem Cop der Mordkommission befreundet. Wie heißen Sie? Hildi. Und Sie? Olli. Olli Weeks. Ich bin vom 88. Revier. Hildi, wahrscheinlich wissen Sie längst, dass in der letzten Woche hier in der Nähe jemand ermordet wurde. Ein Mädchen namens Althea Cleary. Ja, ich kannte sie. Sie tauchte fast jede Nacht hier auf. War sie auch in der Nacht hier, in der sie getötet wurde? Das war am 9. November. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Können Sie sich an irgendeine Nacht in diesem Monat erinnern, in der sie mit einem Kerl reinkam? Einem Jamaikaner, groß, freundlich. Er müsste im Gesicht eine Messernarbe gehabt haben. Auf der linken Seite. Aber Althea kam nicht mit ihm. Er war schon hier. Wissen Sie, Jamaikaner sieht man hier nicht so oft. Er fiel mir gleich auf. Hatten Sie den Eindruck, dass er schwul war? Schwul? Verdammt, nein. Sie sind zusammen weggegangen. Durch das Fenster hier kann ich das gut sehen. Wann fangen Sie denn mit den Klavierstunden an? Oh, bald. Was ist Ihr Lieblingssong? Ich werde ihn lernen. Mann, das ist schwer zu sagen, ohne mich als altmodisch zu outen. Also dürfen Sie das nicht sehen. Es gibt Songs, die sind einfach Klassiker. Stardust zum Beispiel. Jeder kennt Stardust. Ich nicht. Sie kennen Stardust nicht? Aber Night and Day. Night and Day. Ist es ein Song? Sie haben noch nie was von Night and Day gehört. Sinatra. Frank Sinatra. Natürlich kenne ich Frank Sinatra. Das war einer seiner größten Hits. Welche Songs mögen Sie denn? Naja, zum Beispiel Criminal von Alanis Morissette. Müssen Sie als Cop eigentlich kennen. Oh, also ich glaube, ich könnte diesen Song für Sie lernen. Wie ist es mit Satisfaction? Kennen Sie Satisfaction? Klar, von den Rolling Stones. Ja. Für mich rausspringen, wenn ich Ihnen erzähle, was ich über den Mord in der Pizzeria weiß. Wir können Ihren Namen geheim halten und Sie würden in einem möglichen Strafprozess nicht als Zeugin aufgerufen. Ich bin auch keine Zeugin. Ich habe nicht gesehen, dass jemand getötet wurde. Aber Sie verfügen über Informationen, die uns zu der Person führen würden. Ja, das tue ich. Bekomme ich dann die volle Belohnung? Sie müssen uns vertrauen. Ich will mein Geld in dem Moment, in dem er angeklagt wird. Aber Sie sagten, Sie hätten die eigentliche Tat gar nicht selbst gesehen. Das ist richtig. Ich bin nicht direkte Zeugin der Tat gewesen, aber ich kenne einen der Männer, die es getan haben. Ich habe ihn auf dem Video erkannt. Warum haben Sie sich erst jetzt entschlossen, sich bei uns zu melden? Mein Gewissen hat mir keine Ruhe gelassen. Außerdem habe ich mich vergangene Woche von ihm getrennt. Tut mir leid, dass ich neulich so kurz angebunden war, aber wir hatten gerade mit den Proben angefangen und ich fürchte, ich war ein wenig gereizt. Mittlerweile hat sich alles beruhigt. Fragen Sie mich also, was Sie wollen. Mich interessiert vor allem die rechte Situation von Jennys Room, Mr. Zimmer. Die rechte? Das ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie, ich habe Zeit. Ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe. Eine Frau namens Jessica Miles schreibt 1923 ein autobiografisches Bühnenstück mit dem Titel Jenny's Room. Es wird ein großer Erfolg und läuft 3 Jahre lang. 1928 wird es zu einem Musical umgeschrieben, wird dann aber schon nach 1 Monat vom Spielplan genommen. Handelt es sich dabei um das Stück, das Sie im Augenblick produzieren? Ja, dasselbe Stück. Wegen der Kompositionsrechte mussten wir uns an Cynthia Keating wenden. Wir hatten bereits die anderen Rechte erworben. Von den Personen, die die Songs des Musicals und das Libretto geschrieben hatten. Haben die denn alle noch gelebt? Die ursprünglichen Urheber sind natürlich vor langer Zeit verstorben. Meistens verhandeln wir mit den Enkeln, die die Rechte geerbt haben. Aber die Kompositionsrechte, die fielen nach dem Misserfolg des Musicals zurück an Jessica Miles. Ist Cynthia Keating eine Enkelin von Jessica Miles? Nein. Der Vater von Mrs. Keating lernt vor vielen Jahren eine alte Frau kennen, freundet sich mit ihr an und pflegt sie, als sie schwer krank wird. Eines Tages erzählt sie ihm, dass sie früher eine berühmte Bühnenautorin war. Nämlich Jessica Miles. Richtig. Hale liest ihr Stück und ist von der Liebesgeschichte sehr berührt. Wahrscheinlich hatte er selbst mal Ähnliches erlebt. Woher wissen Sie das alles? Hale hat es mir erzählt. Viele, viele Male. Jessica starb vor etwa 15 Jahren und vererbte ihm die Rechte an ihrem Stück. Natürlich hat damals keiner mehr erwartet, dass das Musical noch einmal aufgeführt werden würde. Bis Sie das Musical wiederentdeckten. Mhm. Sie können sich bestimmt vorstellen, wie erfreut die Erben waren. Der Enkel des Librettisten arbeitet in der Botenstelle eines Londoner Verlages. Die Enkelin eines Songtexters verkauft in L.A. Immobilien. Und der Urenkel eines anderen ist Taxifahrer in Tel Aviv. Für sie alle ist dieses Revival ein echter Lottogewinn. Nur Andrew Hale hatte keinerlei Interesse. Na, wir haben nicht mit den geringsten Problemen gerechnet. Warum auch? Wer möchte schließlich nicht ein Vermögen verdienen? Ich erzählte ihm, dass wir das Stück neu herausbringen wollen und bereit wären, die Rechte zu erwerben. Aber er lehnte ab. Warum? Weil er ein Idiot war. Er beschützte Jessicas beschissenes kleines Stück, ist so etwas zu glauben. Er sagte, sie wäre mit dem Musical unglücklich gewesen und würde nicht wollen, dass es neu herausgebracht wird. Für Argumente war er einfach nicht zugänglich. Deshalb wandten Sie sich an seine Tochter. Ja, die hat sofort erkannt, wie viel Geld sie verdienen könnte. Sie sollte den alten Mann zur Vernunft bringen, aber vergebens. Also brachte ich ihn um. Das glauben Sie doch jetzt. Hören Sie, Cynthia wusste, dass sie die Rechte einem Stück erben würde. Woher wissen Sie das? Er hat es ihr gesagt. Sie bekäme die Rechte an diesem jämmerlichen kleinen Stück, wenn er stürbe. Verzeihen Sie meine unfreundlichen Kommentare, aber diese ganze Angelegenheit geht mir fürchterlich auf die Nerven. Sind eigentlich die Rechte-Nachfolger miteinander bekannt? Nicht näher. Deshalb veranstalten wir ja morgen eine kleine Kennenlernparty für alle. Sie müssen eins verstehen, Mr. Carella. Die Show muss nicht um jeden Preis weitergehen. Wenn es zu schwierig wird, geht es eben nicht weiter. Aber die Show geht weiter. Ja. Aber glauben Sie nicht, dass einer der Profis, die an diesem Projekt beteiligt sind, einen Mord begehen würde, um die Produktion zu retten? Nein, sorry. Und wie steht es mit den Amateuren? Ich gebe Ihnen noch Manipulation von Beweismitteln, weil sie die Leiche Ihres Vaters bewegt hat. Aber Sie deswegen ins Gefängnis schicken. Wir glauben, dass Cynthia Keating jemand engagiert hat, um ihren Vater zu töten. Wen? Einen Jamaikaner aus Houston. Er heißt John Bridges. Außerdem hat der Typ wahrscheinlich noch ein zweites Opfer auf dem Gewissen. Eine Schwarze namens Althea Cleary. Die Kleine war Tänzerin in einem oben ohne Schuppen. In beiden Fällen hat der Mörder Rohypnol benutzt. Woher haben Sie den Namen Bridges? Ein Bekannter von Danny Gimp hat ihn uns gesteckt. Wir haben eine eindeutige Beschreibung, sogar von zwei Leuten. Er hat eine Messernarbe im Gesicht und einen... Jedenfalls sind wir der Ansicht, es besteht eine Verbindung. Wollen Sie, dass ich Anklage gegen Cynthia Keating erhebe? Wir finden, es reicht für ein Geschworenengericht. Sie wusste immerhin, dass sie etwas erben würde. Dass ihr wahrscheinlich eine ganze Menge... Woher wissen Sie, dass sie es wusste? Vom Produzenten des Musicals. Sie hat wohl gefürchtet, dass ihr die ganze Sache entgehen könnte. Also hat sie diesen Jamaikaner angeheuert, damit er ihren Vater tötet? Das behaupten wir. Ich wusste gar nicht, dass es in Houston jamaikanische Killer gibt. Offensichtlich gibt es dort welche. Sie verstehen mich nicht. Worauf ich raus will. Mrs. Keating ist eine einfache Frau. Woher zum Teufel soll sie wissen, wie man einen Profikiller engagiert? Dazu noch in Houston. Na ja. Meiner Ansicht nach ist das Ganze eine Seifenblase. Wenn Sie wollen, dass ich diese Lady für Sie hochnehme, wäre es schön, wenn Sie diesen Jamaikaner mit der Messernarbe und diesem anderen Merkmal finden, über das Sie sich so amüsieren. Außerdem sollten Sie bessere Beweise finden, die plausibel erklären, wie eine Hausfrau zu einem jamaikanischen Profikiller Kontakt aufnehmen kann. Wenn Sie das erledigt haben, wissen Sie, wo Sie mich erreichen können. Hi, Jungs. Ich hatte gerade ein nettes Gespräch mit einer Putzfrau aus der jamaikanischen Wohnanlage. Sie hat Bridges an der Messernarbe wiedererkannt und mir erzählt, dass er gestern zurückgeflogen ist. Nach Houston? Ja und nein. Nach Houston ist er schon geflogen, aber nicht nach Texas. Wohin dann? Nach Houston, England. Natürlich, das klingt genauso, wird aber anders geschrieben. E-U-S-T-O-N. Diese Frau erzählte mir eine Menge von Houston und auch von King's Cross, einem Stadtbezirk in London, wo sich jede Menge Nutten- und Drogenhändler rumtreiben. Bridges hatte ihr erzählt, dass er in Houston wohnt. Ja, so ist das. Kennt ihr sonst noch jemanden aus London? Wenn ich mich richtig erinnere, kam einer der Erben aus London. Meines Wissens arbeitet er dort in der Poststelle eines Verlags. Also, worauf wartest du noch? Mr. Palmer, kennen Sie einen Jamaikaner namens John Bridges? Nein. Wer ist das? Wir nehmen an, dass er Andrew Hale ermordet hat. Er kommt übrigens aus Houston. Kennen Sie jemanden aus Houston oder aus King's Cross? Das sind Viertel, die ich gewöhnlich nicht aufsuche. London ist groß. Wenn Sie damit andeuten, dass ich einen Jamaikaner kenne, der aus Houston kommt... Aber das tun Sie nicht. Gut. Wann haben Sie erfahren, dass Andrew Hale Schwierigkeiten macht? Ich kenne niemanden dieses Namens. Andrew Hale ist Cynthia Keatings Vater. Wussten Sie, dass ihm die Rechte an Jennys Room gehörten? Ich weiß nichts von ihm oder von irgendwelchen Rechten. Wie gut kennen Sie Cynthia Keating? So gut wie gar nicht. Wir haben uns auf der Kennenlernparty das erste Mal gesehen. Vorher haben Sie nie mit ihr gesprochen. Und wussten auch nicht, dass Ihr Vater sich weigerte, die Rechte abzutreten. Genau so ist es. Mr. Palmer, ich denke, wir sollten jetzt das britische Konsulat anrufen und Ihren Konsul hinzubitten, damit er Ihnen Ihre Rechte als britischer Staatsbürger in Not erklärt. Mr. Alexander, ich habe die Absicht, die beiden Morde zusammenzufassen. Von welchen beiden Morden reden Sie, Mrs. Brand? Zuerst einmal von dem Auftragsmord an Mrs. Keatings Vater. Aha, ich verstehe. Ein Auftragsmord. Ist es das, was Sie meiner Mandantin vorwerfen? Mrs. Keating, ich kann Ihr Leben retten. Und ich kann Ihnen außerdem helfen, eine Menge Geld zu sparen. Der Prozess wird sicher teuer. Danke, aber mein Leben ist nicht in Gefahr. Und ich werde ein Vermögen besitzen, sobald... Die Strafe für vorsätzlichen Mord ist der elektrische Stuhl. Was haben Sie denn anzubieten? Ich habe einen alten Mann, der dem im Weg steht, was Ihre Klientin als ein Vermögen betrachtet. Ich habe einen Büroboten in London, der das Ganze genauso sieht. Die beiden verbünden sich. Ziemlich wild, das Ganze. Finden einen jamaikanischen Profikiller namens John Bridges und lassen ihn hierhin nach Amerika fliegen. Ich bitte Sie, Mrs. Brandt, das ist doch alles Unsinn. Was wollen Sie von meiner Mandantin? Ihren Partner und den Mörder. Die beiden will ich. Und was bieten Sie ihr dafür an? Reden Sie über mich? Einen Moment, Cynthia. Vergessen Sie's. Wenn Sie etwas in der Hand hätten, würden Sie nicht auf einen Handel dringen. Glauben Sie das? Also, was können Sie uns anbieten? Sie nennt die Namen und ich ändere die Anklage in Totschlag. 20 Jahre bis lebenslänglich statt des elektrischen Stuhls. 15. Mit einer Empfehlung für vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Das erste Mal rief er mich Ende September an. Ich belästige Sie nur ungern, Mrs. Keating. Aber soweit ich verstanden habe, ist das ganze Projekt wegen der Unnachgiebigkeit Ihres Vaters gefährdet. Ja, ich weiß. Das wäre doch wirklich schade. All die Leute, die gerne wenig dazu verdienen würden. Könnten Sie nicht nochmal mit ihm reden? Das habe ich schon getan. Er gibt nicht nach. Er schützt Jessica Miles und meint, sie hätte einem zweiten Musical niemals zugestimmt. Das ist doch alles Unsinn. Ich bin überzeugt, dass das Musical hinreißend wird und wir alle reich werden. Könnten Sie nicht doch noch mal mit ihm reden? Nichts zu machen. Er sagt, das Stück sei ein heiliges Vermächtnis. Großer Gott. Es ist eine Schande, dass es sich gerade jetzt ergeben muss. Die Möglichkeit, meine ich, das Musical wieder auf die Bühne zu bringen. Wie meinen Sie das? In 10 Jahren wäre alles so viel einfacher. Mein Vater ist nicht gerade bei bester Gesundheit. wissen Sie? Was soll in 10 Jahren besser sein? Mein Vater vererbt mir die Rechte an dem Stück. Es steht in seinem Testament. Wir haben heute. Im Alter werden Sie meistens sentimental. Das ist es nicht. Er ist lediglich ein sturer alter Bock. Manchmal wünschte ich, er würde schon morgen sterben. Das meinen Sie doch ganz bestimmt nicht ernst. Nein. Ich glaube nicht. Ich bin ganz sicher, dass Sie es nicht ernst meinen. Doch. Ich meine es ernst. Ich wollte nicht, dass ihm wehgetan wird. Gerald Palmer versicherte mir, dass es völlig schmerzlos sei. Und John war wirklich reizend. Allerdings hat er mir dann doch sehr viel Ärger bereitet, denn er sagte, es würde wie ein Unfall aussehen. Und das tat es nicht. Ich will Ihnen mal erklären, wie die amerikanischen Gesetze funktionieren. Wenn Sie wirklich jemanden engagiert haben, um einen anderen zu töten, sind Sie genauso schuldig wie derjenige, der abgedrückt hat. Darauf steht die Todesstrafe. Aber ich habe niemanden getötet. Engländer zu sein, ist übrigens keine Entschuldigung. Das verschafft Ihnen keine Immunität. Ich brauche keine Immunität. Ich habe nichts getan. Na schön, prima. Kennen Sie einen gewissen Charles Colworthy? Colworthy hat Sie mit diesen Bridges zusammengebracht, stimmt's? Sie und Mrs. Keating haben ihm zusammen $5,000 gezahlt, um Ihren Vater umzubringen. Nein. Ja, ich kenne Colworthy. Wir arbeiten zusammen in der Botenstelle. Aber ich habe sicher niemanden engagiert. Woher haben Sie überhaupt diesen Namen? Von Cynthia Keating. Sie hat sie verpfiffen. Moment mal. Nur weil sie den Namen von jemandem genannt hat, mit dem ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich seinen Namen mal erwähnt, so ganz nebenbei. Sie kann sich auch aus eigenem Antrieb mit ihm in Verbindung gesetzt haben. Also lügt Mrs. Keating. Sie sollten jedoch wissen, dass sie sich auf einen Handel eingelassen hat. Die Staatsanwältin hat den Mordvorwurf in Totschlag geändert. Ich will keinen Handel. Warum auch? Sie haben ja nichts getan. Sie haben nicht zufällig irgendetwas, was Sie uns anbieten können? Was meinen Sie? Mit Mrs. Keatings Geständnis haben wir mehr als genug für eine Anklage. Aber ich habe nichts getan. Richtig. Das hätte ich beinahe vergessen. Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über ein junges schwarzes Mädchen, das in Diamondback erstochen wurde? Welches Mädchen? Wenn Sie uns irgendetwas über diesen Mord erzählen könnten. Wir wollen Sie nicht in diese Sache hineinziehen. Offen gestanden glauben wir, dass das ganz allein auf das Konto des Jamaikaners geht. Vielleicht hat er sich ja darüber geäußert, bevor er nach London zurückflog. Er ist nur ein Yardie, wissen Sie? Okay. Dann also nicht. Miss Hobson? Ja? Hier ist Detective Weeks. Wir haben über Klavierstunden gesprochen. Erinnern Sie sich? Nein. Detective wie? Weeks. Oliver Randall Weeks. Ich war in der Mordsache Althea Cleary tätig, wissen Sie noch? Ich wollte 5 Songs lernen. Ach ja. Ich möchte es immer noch. Ich habe eine Liste, aus der wir etwas aussuchen können. Haben Sie ihn gefunden? Wen meinen Sie, Miss Hobson? Den, der es hier ermordet hat. Ah, ja, ja, er ist jetzt in London. Wir überlassen ihn den Bobbys dort. Die sollen sehr gut sein. Wann können wir anfangen, Miss Hobson? Das hängt davon ab, welche Songs Sie lernen wollen. Oh, es sind ganz leichte. Keine Angst. Das beruhigt mich aber. Welche sind es denn nun genau? Raten Sie mal. Dead Man's Song von Ed McBain. Aus dem Amerikanischen von Uwe Anton. Hörspielbearbeitung Gabriela Holzmann. Die Rollen und ihre Darsteller: Detective Steve Carella, Rudolf Kowalski, Maya Meyer, Rainer Bock, Andy Parker, Rüdiger Vogler, Arthur Brown, Udo Schenk, Hal Willis, Walter Renneisen, Bert Kling, Wotan Wilke Möhring, Lieutenant Pete Burns, Edgar M. Bülke, Dave Murchison, Wolfgang Höper, Fat Ollie Weeks, Bertolt Tötzke, Gerichtsmediziner Owen B., Steve Carrier, Staatsanwältin Nelly Brandt, Andrea Wolf, Cynthia Keating, Sascha X., Todd Alexander, Elmar Roloff, Mr. Zimmer, Felix von Manteuffel, Danny Gimp, Heinrich Giskes, Mrs. Kipp, Sylvia Heidt, Gerald Palmer, Christoph Zapatka, Miss Hobson, Hedy Kriegeskotte, Hildy, Anita Iseli, Mr. Hopwell, Michael Tregor, Betty Young, Christiane Rosbach, sowie Helmut Reitzel als Radiosprecher. Besetzung: Gudrun Eggert. Ton und Technik: Helmut Becker und Julia Kümmel. Regieassistenz: Stefanie Lorei, Christoph Müller, Wolfgang Binder. Musik: Sabine Wortmann. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Hessischer Rundfunk 2006. Und hier noch zwei Programmtipps. Am Sonntag um 18.30 Uhr gibt es eine Hörspiel-Ursendung »Wir lieben und wissen nichts« nach dem Theaterstück von Moritz Rinke. Zwei Paare haben einen berufsbedingten Wohnungstausch verabredet. Hanna wird in der Schweiz Entspannungskurse für Banker geben. Ihr Partner Sebastian, Kulturhistoriker und Sachbuchautor, würde lieber zu Hause bleiben. Doch das Tauschpaar aus Zürich steht einzugsbereit vor der Tür. Roman ist Mitarbeiter an einem Weltraumprojekt und Magdalena Tiertherapeutin. Als Sebastian das notwendige Kennwort der vereinbarten WLAN-Verbindung fehlt, Roman aber via Internet einen Satellitenabschuss verfolgen will, nimmt das Desaster seinen Lauf. Während die Männer sich in Hahnenkämpfe verstricken, finden die Frauen Gefallen am Mann der jeweils anderen. Wirklich interessant. Hanna, wir müssen los. Hol dir doch einen Stuhl. 15.000 Kilometer über uns kreisen hunderte von Satelliten, ohne die kein Mensch mehr leben könnte. Hanna, das ist nicht dein Ernst. Stellt euch vor, mehr als die Hälfte der Menschheit hat noch nie telefoniert. Magdalena, du schaust mich die ganze Zeit so kränklich an, aber wenn ich das hier sehe, du, dann weiß ich, dass die Verbindungen der Menschheit auch in meiner Macht liegen. Dass der große Rest der Menschheit endlich ausgeleuchtet und ans Netz geschlossen wird, das erfüllt mich mit Stolz. Entschuldigung, könnte ich mal mit meiner Frau sprechen? Nur reg dich doch nicht so auf. Noch 5 Minuten. Ich habe so einen Abschuss noch nie gesehen. Und dazu mit professioneller Einführung. Wie sieht es aus? Kommst du rein? Wir sind doch längst drin. Hanna! Hanna, hier oben. Da haben sie ihn draufgesetzt. Der Empfang ist ganz okay. Die Bergmanns haben ihren Router genau unter uns. Sind wir jetzt live in Kasachstan? Mhm. Sebastian, setz dich doch. Was sagst du? Wären die Bergmanns doch nur gestorben und hätten ihr Kennwort mit ins Grab. Du Afrika, der Amazonas-Dschungel. Ja, die ganze andere Hälfte der Menschheit befindet sich noch immer im Mittelalter. Und ohne den heutigen Tag hätten die überhaupt gar keine Chance, am weltweiten Informationsaustausch teilzunehmen. Und da bleibst du da in der Ecke und schaust nichts. Darf ich Sie mal was fragen? Machen Sie es kurz. Warum verschonen Sie die andere Hälfte der Menschheit nicht mit Ihrem Mist? Sebastian, bitte. Woher weiß er denn, dass die andere Hälfte unbedingt am Informationsaustausch teilnehmen will? Vielleicht ist die ja ganz glücklich ohne. Sein Satellit startet in 5 Minuten. Ich glaube kaum, dass es in jetzt der richtige... In 4 Minuten, Hanna. Hände hoch, Roman. Sebastian, die ist scharf. Die ist was? Scharf, schussbereit. Sind Sie taub? Was soll denn das? Stoppen Sie den Abschuss. Stoppen? Wenn er den Abschuss nicht stoppt, dann schieße ich. Meint er das ernst? Weiß ich nicht. Rede mit ihm. Sebastian, leg die Pistole weg. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Könntest du es theoretisch stoppen? Hanna, das ist ein globales Projekt. Das kann ich doch nicht einfach stoppen. Sebastian, das ist weit weg. In Kasachstan. Das ist ein globaler Vorgang, den kann man nicht. Sie wollen dem Rest der Menschheit Datenübertragung verweigern? Ja? Wollen Sie das? Von manchen Volksaufständen, da würden wir gar nichts wissen, ohne... Das ist doch riesengroßer Schwachsinn. Je mehr Daten Sie über der Menschheit auskippen, umso weniger wissen oder verstehen wir noch irgendwas. Nimm bitte die Pistole runter. Wie Sie das vorhin gesagt haben, dass der Rest der Menschheit endlich ans Netz angeschlossen wird. Dass die Verbindung der Menschen auch in Ihrer Macht liegen. So eine Arroganz. Sie glauben, Sie bringen uns den Segen mit Ihrer idiotischen Vernetzung. Alles ist miteinander vernetzt, aber die Entfernungen zwischen den Menschen werden immer größer. Wir lieben und wissen nichts. Hörspiel-Ursendung nach dem gleichnamigen Theaterstück von Moritz Rinke am Sonntag, dem 15. Februar um 18.30 Uhr. Fingerübungen ist der Titel der Kriminalkomödie nach dem Roman der norwegischen Autorin Mai B. Lund, die Sie am nächsten Montag, das ist Rosenmontag, um 21.30 Uhr hören können. Lillemor Johansen, um die 50, groß und übergewichtig, arbeitet als Sekretärin in einem Krankenhaus. Seit vielen Jahren ist sie dort die Seele des Ganzen, glaubt sie. Manch andere glauben das auch, nur ihre Opfer sehen das anders, denn Lillemor regiert mit eiserner Hand. Unliebsame weibliche Eindringlinge weiß sie zu vertreiben, denn sie ist über beide Ohren in Dr. Reiersen verliebt. Doch bevor sie dessen Frau Rita in die ewigen Jagdgründe schickt, muss Lillemor erst einmal üben. Für die Spezialisten, die der Polizei zur Hilfe eilen, ist der Fall klar. Der Täter muss ein psychisch gestörter Mann sein, mit unaufgearbeiteter Mutterbindung und unbändigem Frauenhass. Der erste Mord sollte ein Test sein. Ihr Gesellenstück gewissermaßen. Was du tust, das tu richtig und ordentlich. Und nicht stückweise und geteilt. Das war Lillemors Motto. Und da sie noch nie einen Mord begangen hatte, die Sache mit ihrer Mutter konnte ja wohl kaum gelten, brauchte sie einen ersten Durchgang, eine Generalprobe. Oder einfacher ausgedrückt, einen Testmord. Der Solveig, das vornehme Osloer Villenviertel, war um diese Tageszeit menschenleer. Kein Passant war zu sehen. Nur sie. Eine weißhaarige, dickliche, alte Frau, die sich mit Hilfe einer Krücke dahin schleppte. Ihre Verkleidung war perfekt. Das Küchenmesser lag schwer in ihrer tiefen Manteltasche. Woche um Woche hatte sie an einer Schneiderpuppe geübt. 4 anatomisch korrekte Schaumgummiherzen hatte sie verschlissen, ehe sie zufrieden gewesen war. Ein einziger Stich ins Herz sollte genügen. Lillemor öffnete das Tor zu dem braunen Einfamilienhaus. Der weiße Volvo von Carsten Worge stand nicht mehr in der Garage. Das Fahrrad des Jungen war auch nicht zu sehen. Das Testopfer war also allein zu Hause. Wie jeden Donnerstagmorgen in den vergangenen 5 Wochen. Ob sich dieses blöde Frauenzimmer wieder ins Bett gelegt hat? Lillemor fühlte sich betrogen. Da hatte sie diese Familie wegen ihres tadellosen Ordnungssinns, wegen ihrer eisernen Gewohnheiten ausgesucht. Und dann öffnete dieses Frauenzimmer nicht die Tür. Ja, bitte? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Geht es Ihnen nicht gut? Es ist mir so peinlich. Ich finde nicht nach Hause. Und es tut so weh. In der Brust so weh. Aber Sie fallen ja gleich um. Kommen Sie doch herein. Natürlich helfe ich Ihnen. Als ausgebildete Krankenschwester konnte Helene Worge ja schlecht mit ansehen, wie die dicke alte Dame einen Herzinfarkt bekam. Kommen Sie. Wollen Sie sich nicht setzen? Helene Worge stutzte. Irgendetwas stimmte nicht mit diesem Gesicht. Aber was? Und warum wühlte die Frau jetzt in ihrer Manteltasche? Plötzlich wurde ihr klar, diese alte Dame war gar nicht so alt. Unter ihrer silbergrauen Haarmähne hatte sie ein rundes, beinahe faltenloses Puppengesicht. Mehr konnte Helene Worge nicht denken. Als ihr Lillemor das Messer wieder aus dem Brustkasten zog, bewegte Helene Worge nur noch ein letzter Gedanke. Wie das Schinkenmesser meiner Schwiegermutter.